Ich übernehme heute die Aufgabe, den Predigttext oder den Bibeltext zu der Talkrunde vorzulesen. Es steht in Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt, von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen. So wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Leiter von Nordstern. Und wie schon eben angekündigt, haben wir an der Stelle, wo jetzt normalerweise eine Predigt stattfindet, einen heute ein bisschen besonderen Teil. Den haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wir machen alle paar Wochen einen Gottesdienst, der ein klein bisschen anders aussieht. Und die Idee dahinter ist, dass wir dort, wo normalerweise eine Predigt ist, wo wir uns von einem Text inspirieren lassen wollen, dadurch, dass zum Beispiel ich oder andere von uns ein paar Gedanken darüber sagen, das mal gemeinsam versuchen. Und dieses Gemeinsame ist etwas, was wir bei uns in der Kirche ganz groß schreiben. Wir wollen gemeinsam Glauben entdecken, wir wollen gemeinsam diese Kirche gestalten. Und deshalb passt das auch ganz gut, wenn wir mal gemeinsam die Predigt halten, wenn man das mal so sagen kann. Und ich habe zwei Gäste dazu eingeladen. Eine ist die Caroline. Caroline ist etwas östlich von Berlin geboren. Ist PR-Beraterin und Wahlfrankfurterin. Herzlich willkommen. Und ich habe die Anna eingeladen. Anna ist Ur-Frankfurterin. Du bist sogar hier geboren. Ja. Deine Familie hat so ein bisschen spanische Wurzeln und du wohnst so mitten im schönsten Stadtteil von Frankfurt, könnte man sagen. Naja, wir verraten nicht, welcher es ist, kann sich jeder denken. Und ihr beiden habt tolle Aussagen in unserer Vorbereitung zum Thema Jesus getroffen. Die Caroline zum Beispiel, sie hat gesagt, an Jesus zu glauben ist so, als würde man die ganze Zeit extrem verliebt sein. Und die Anna hat gesagt, das Gefühl, an Jesus zu glauben, ist so schön, dass ich es kaum beschreiben kann. Ich würde es am liebsten in eine Box packen und Menschen verschenken. Euch beide werden wir heute zum Thema Jesus und was das für euch bedeutet, dieser Jesus, noch ein bisschen mehr hören. Da bin ich schon ganz gespannt drauf und ich finde es cool. Wir sind in einer Reihe. Oder wir sind ganz am Ende einer Reihe. Wer Lust hat, kann gerne nochmal diese Karten, die überall auf den Tischen liegen, zur Hand nehmen. Wir haben eine Reihe gemacht, wo wir gesagt haben, hey, Jesus ist doch immerhin eine der bekanntesten Personen der Weltgeschichte. Und egal, wie man zu ihm steht, er ist immerhin jemand, der die Welt wohl sehr geprägt hat. Und deshalb wäre es doch mal interessant zu überlegen, wer ist er eigentlich? Und wenn ihr da nochmal drauf guckt, manche von euch waren ja ein paar Mal da, dann haben wir immer versucht, so Jesus zu beschreiben mit so ein paar Worten. Also wir haben immer gesagt, er ist zum Beispiel der Versprochene oder der Ewige oder der Glückliche und so weiter. So hießen unsere Themen. Wir haben also versucht, verschiedene Aspekte oder Facetten dieser Person Jesus irgendwie zu zeigen. Und jeden Sonntag gab es dann einen weiteren Gedanken über, wer Jesus eigentlich ist. Heute der feiernde Jesus. Und ich dachte, ich frage euch mal, was würdet ihr für Worte oder was für Worte kommen euch in den Sinn, wenn ihr sagen würdet, wie würde ich Jesus beschreiben? Also mit welchen Worten würdet ihr ihn charakterisieren? Ihr beide. Dann fange ich mal an. So wie du mich eigentlich auch schon zitiert hast, ich würde sagen reine Liebe, also Mensch gewordene Liebe, heilig. Mhm. Gutmütig und gnädig. Mhm. Aber Liebe und Gnade beschreibt, glaube ich, das in einem Satz oder in zwei Wörtern, was für mich Jesus verkörpert. Mhm. Hast du Worte, mit denen du Jesus beschreiben würdest? Ja, also Caroline hat das meiste schon gesagt, aber göttlich, die personifizierte Weisheit, das Verständnis per se, menschlicher als menschlich, weil eben auch verletzbar. Ja. Okay, cool. Die Idee mit diesem Talk-Gottesdienst ist auch, dass wir nicht nur zu dritt das machen wollen, sondern eigentlich wollen wir euch alle mit einbeziehen. Deshalb wäre meine Frage an euch, egal ob heute zum ersten Mal oder vielleicht schon ein paar Mal da gewesen, gibt es Worte, die euch einfallen, wenn ihr Jesus beschreiben würdet? Vielleicht Worte, die wir hier schon mit drauf hatten, vielleicht auch irgendwie einer dieser Sonntage, der euch besonders in Erinnerung war, wenn ihr schon ein paar Mal da wart. Mit was für Worten würdet ihr Jesus beschreiben, wenn jemand euch fragen würde, beschreibt mir diesen Typ mal. Was würde euch, gibt es Worte, die euch einfallen? Souverän. Souverän? Enger Vertrauter. Herausfordernd. Herausfordernd? Ja. Geduldig. Geduldig? Lehrend. Cool. Also, wir werden gleich noch ein paar Möglichkeiten haben, wo jeder sich beteiligen kann. Ihr habt den ersten Test schon mal ganz gut bestanden. Und Johann Wolfgang von Goethe, der vielleicht bekannteste Bürger dieser Stadt, hat gesagt, wenn je das Göttliche auf Erden erschien, so war es wahrscheinlich in der Person Jesus Christus. Also er beschreibt ihn mit göttlich. Und ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Beschreibungen von Jesus, wer er war, wer er ist. Und wahrscheinlich ist er auch so facettenreich, dass es ganz schön schwer wäre, eine komplette Beschreibung von ihm hinzukriegen. Aber er ist auf jeden Fall, also wenn ich so die Worte zusammen sehe, die da schon gesagt worden sind, auf jeden Fall keine langweilige Person. Keiner, den man, nee, anderes Programm. Sondern eigentlich jemand, der es wert ist, über ihn nachzudenken. Und das haben wir uns in den letzten Sonntagen Zeit genommen und das möchte ich, wollen wir heute auch zusammen hier machen. Ihr beide habt diese Reihe hier mitgekriegt und ich würde euch gerne, oder möchte euch bitten, dass ihr mal sagt, welche von diesen Gedanken, die wir in dieser Reihe jetzt rückblickend hatten, war denn für euch irgendwie besonders spannend, besonders so, dass ihr sagen würdet, dieses Wort hat mich, oder dieser Punkt an Jesus, den ich da entdeckt habe, der hat mich besonders fasziniert. Was war das für euch beide? Anna? Da ich ihn gerade jetzt in den letzten Monaten neu kennenlerne, war für mich eigentlich alles sehr, sehr spannend. Neu, hat mich auch immer nachhaltig sehr bewegt und beschäftigt, animiert nachzulesen, mich zu informieren. Muss ich noch mal gucken, aber bei dem leidenden Jesus, wo er tatsächlich am Kreuz dann auch verstirbt, für uns, wo eben der Vorhang von oben nach unten reißt, damit alle Menschen wieder den Zugang frei und ungehindert und ohne Bedingungen zu ihm finden, also das hat mich dann schon wirklich sehr berührt. Okay. Caroline, was würdest du sagen, war für dich? Also für mich war es vor allem der versprochene Jesus, weil das sich so ein bisschen durch mein Leben auch gezogen hat. Wenn ich das so betrachte im Rückblick, wenn man vom Rückblick sprechen kann, genau, habe ich gemerkt, Gott war immer da. Es gab immer wieder Momente, wo er in mein Leben getreten ist, wo ich mich aber dann zurückgezogen habe oder gesagt habe, nee, das ist doch nichts für mich. Also ich bin zwar nicht jetzt in einer religiösen Familie groß geworden, bin auch bis zu meinem siebten Lebensjahr gar nicht mit Religion in Kontakt gekommen, also gar nicht. Bin aber dann in ein erzkatholisches Dorf nach Bayern gezogen und hatte da immer wieder Begegnungen durch Religionsunterricht. Dann hatte ich meine Pastorenfamilie als Nachbarn, war da auch mal in so einer Kindergemeinde und habe gemerkt, er kommt immer wieder in Kontakt mit mir, aber ich habe es nicht verstanden. Also ich habe es nicht mit meinem Kopf und nicht mit meinem Herzen verstanden. Ich habe aber gemerkt, immer wenn ich in die Kirche gehe, ist da was. Also es hat so ein ganz besonderes Gefühl in mir ausgelöst. Und es, ich habe immer gemerkt, okay, es, da ist was. Es tut mir gut, wenn ich in die Kirche gehe. Das ist seltsam, also positiv seltsam. Und ja, so vor einem Jahr bin ich, ich glaube, wie viele dann, durch eine persönliche Krise zu einer Suchenden geworden. Habe mich dann auch auf die Suche gemacht, bin oft in Kirchen gegangen und habe da für mich gebetet und war immer auch auf der Suche nach einer Gemeinde oder nach einem Gottesdienst. Also ich hatte bis dato ja nicht so wirklich eine Vorstellung und bin dann hier zu Nordstern gekommen, letztes Jahr im Sommer. Und wenn ich das jetzt alles so, die Station rückblickend betrachte, ist es für mich so, das war ein Drehbuch, also es war wie ein Drehbuch, das mich zu Gott geführt hat. Also Gott war so der Drehbuchautor in meinem Leben und Höhepunkt war eben, dass ich zu Jesus finde und dass er mich genau dahin führt. Mhm. Und, das, und er eigentlich schon viel eher den Kontakt gesucht hat, nur ich habe mich dann immer wieder entfernt. Mhm. Und das ist so, Jesus war dann sozusagen der Höhepunkt. Genau, cool. Also in diesem allerersten Teil ging es darum, dass Jesus schon lange bevor er gelebt hat, versprochen wurde, dass es da schon ganz lange her Aussagen gab, dass so jemand kommen würde, Prophetien, und dass er dann tatsächlich gekommen ist, und so würdest du das für dein eigenes Leben beschreiben. Also gab es so Momente, die immer schon mal so ein Hinweis waren oder so ein, okay, aber irgendwann tatsächlich lebendig geworden ist es dann erst später. Genau, weil ich es vorher einfach nicht verstanden habe, also was ich schon sagte, weder mit dem Verstand noch mit dem Herzen. Also ich habe es auch 2-3 Mal versucht, aber es hat irgendwie, es hat nicht Klick gemacht. Ja. Und ich musste erst durch verschiedene Stellen in meinem Leben gehen und auch durch eine persönliche Krise gehen, dass ich eben dahin gefunden habe oder dahin gekommen bin, wo er mich hinhaben wollte. Jetzt ist ja eben so ein Text vorgelesen worden, der auch in dem Programmblättern abgedruckt ist, wo auch viele von diesen Eigenschaften, die wir in dieser Reihe beschrieben haben, drin vorkommen. Also da geht es auch um den wilden Jesus, der mächtig ist, der König über alle, über den leidenden Jesus, der Sünden vergibt, da geht es um den kommenden Jesus und so weiter. Und der Schreiber, der diesen Text geschrieben hat, der wirkt so ein bisschen, als wäre er ziemlich fasziniert von dieser Person Jesus. Er schreibt relativ groß, relativ staunend, würde ich sagen. Und als wenn er das auch erlebt hätte. Also eines Tages diesen Moment hatte, dass er verstanden hat, wer dieser Jesus ist. Gut, er hatte den Vorteil, er ist ihm wirklich begegnet, in Person, Auge in Auge. Das haben wir so nicht mehr, aber wir können ihm begegnen trotzdem. Und das hast du jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, dass das bei dir so passiert ist. Und das hast du eben auch so ein bisschen erwähnt, Anna. Das würde ich gerne mit dir ein bisschen, würde mich interessieren, und ich glaube, ein paar andere auch. Erzähl doch einfach mal, was das ein bisschen mehr von dem, was du da gerade angedeutet hast, dass das das war. Und dann, du kannst ja vorher den Namen Jesus, also christlicher Gedanke ist dir auch schon mal begegnet, aber irgendwie ist das doch lebendig geworden. Was, wie würdest du das beschreiben? Oder wie ist das passiert? Wie hat das angefangen? Jesus und Gott ist mir nicht fremd, seit frühester Kindheit nicht. Also bei uns hat es eben unsere Mutter sehr hochgehalten, den Glauben, das Beten, eben auch so ein bisschen Leben danach, dass man ihn nicht entzündet oder so, aber so richtig persönlich und für mich, das war ein bisschen am Rande. Ich hätte natürlich nicht mit Absicht irgendwas getan, was Ihnen jetzt laut meinen Vorstellungen, aber so richtig persönlich war es nicht. Mhm. Und ich merkte dann eben auch, gerade in den letzten 2-3 Jahren, ich suche irgendeine Verbundenheit, die soziale Kontakte als solches nicht sein können. Mhm. Denn soziale Kontakte hatte ich, ich habe Familie, Freunde, alles fürs Herz eigentlich, aber noch so eine tiefe Verbundenheit, die hat mir gefehlt. Und dann hast du eines Tages eine Arbeitskollegin bekommen. Ach, richtig. Ich bekam eine Einladung und sogar die doppelt. Also meine Chance war sogar zweimal vorhanden, denn das erste Mal habe ich abgesagt, mit einem Grund, den ich nicht mal mehr weiß. Also so wichtig kann es nicht gewesen sein. Und das zweite Mal habe ich dann begeistert zugesagt und es war ein Weihnachtsgottesdienst. Und ich stand dann eben vor der Villa Orange und dachte tatsächlich, oh du lieber Himmel, jetzt musst du alleine da rein. Und alleine wirklich im sprichwörtlichen Sinn. Also nicht nur, dass ich keine Begleitung hatte, sondern ich fühlte mich alleine. Und dann standst du am Eingang. Du bist trotzdem reingekommen. Ja, tatsächlich. Also ich hab wirklich geschafft. Fühlte mich aber plötzlich so ganz klein und hörte mich mit so piepsiger Stimme sagen, Sonke hat mich zum Messer eingeladen. Also ich durfte dann rein und wurde gleich herzlich begrüßt. Und Kaffee gab's auch und Kuchen. Und hier war eine Atmosphäre und auf einmal hast du gepredigt und der Gottesdienst wurde geleitet und ich war in einer Atmosphäre, wo ich begreifen konnte. Also jetzt nicht bloß mit dem Geist, sondern eben auch mit dem Herzen und dachte, wow. Also genau irgendwie die Richtung, die ich sonst in allen Messen, Gottesdiensten irgendwie nicht so hatte, weil ich mich so klein fühlte und dachte, oje, was sie von mir wollen, das schaffe ich nie. Das kriege ich überhaupt niemals hin. Und dann gibt es einen Teil der Geschichte, den ich besonders faszinierend finde. Du bist dann nach Hause gegangen, hast deinen Computer eingeschaltet und hast etwas gemacht. Ich habe mir die komplette Serie des gnädigen Gottes angehört. Eins nach dem nächsten. Also ich saß da, die Füße hoch, mit Stöpseln in den Ohren und die nächste und die nächste und die nächste. Also ich wurde auch überhaupt nicht müde. Je mehr ich hörte, desto faszinierter war ich und weiß ich nicht, also wenn mir die Ohren nicht wehgetan hätten, ich jetzt glaube ich fünfmal wiederholt oder so. Also es war toll. Ja. Es war wirklich toll und es wurde immer stärker. Die Verbundenheit wuchs und dann hatten wir den stillen Tag, wo ich dabei sein durfte. Und jeder hatte so ein paar Stunden für sich in der freien Natur. Und ich bekam sogar eine Bibel ausgeliehen von Sonka. Und dann passierte etwas, was mir eigentlich ganz oft passiert. Aber da eben nochmal besonders deutlich, weil da gab es niemanden zu fragen und niemanden zu bitten. Da funktionierte gar nichts. Du hast dich ein bisschen verlaufen. Ein bisschen ist gut. Also ich war im dunkelsten Wald gelandet. Und fand nirgendwo mehr raus und dann konnte ich mich wirklich nur noch nach oben wenden. Gib mir Zeichen. Und witzigerweise, ich bekam sie. Das Deutlichste war ein Pfeil in rosa in diese Richtung. Gut, dem bin ich dann hinterher. Und als ich dann auf die Uhr guckte, ich war schon völlig fix und alle, am Treffpunkt, wo ich hab's geschafft, war es Punkt die ausgemachte Zeit. Ich war nicht eine Minute zu spät. Ja. Jawohl. Das war an dem Tag irgendwie auch erlebt, ganz persönlich für dich, dass wenn du dich an ihn Gott wendest, dass er antwortet. Manchmal auf merkwürdige, witzige, direkte Art und Weise. Ja, auf jeden Fall. Und dann bist du am Sonntag in Gottesdienst gekommen wieder. Ja. Und was ist da passiert? Während ich sonst immer sehr zufrieden und glücklich und zuhörend und aufmerksam eigentlich immer sitzen geblieben bin, konnte ich es an diesem einen Gottesdienst eben nicht, weil das Abendmahl begann und es zog mich irgendwie dahin. Also ich bekam dann Herzklopfen und es war wie so ein Hinziehen. Und dann bin ich dem einfach nachgegangen, bin dahin und weiß ich nicht. Also ich war aufgeregt wie sonst was, war kaum in der Lage, dieses Brot zu teilen. Ich dachte, hey, ich mache hier eine Katastrophe draus. Ja. Aber nein, es klappte und ich dann eben mit meinem Abendmahl mich wieder hinsetzte, merkte ich, wie mir die Tränen eigentlich hochkamen. Das Gefühl war stimmig, es war Freude, es war wahnsinnig energiereich. Und ich versuchte nicht loszuweinen, weil ich dann nicht gewusst hätte, wie ich es jedem erkläre. Ja. Ich weiß, ich habe mit Felix gesprochen, der hat an dem Sonntag das Abendmahl ausgeteilt und er hat mir hinterher erzählt, dass er es richtig gesehen hat, dass das ein besonderer Moment für dich war, wo du sagen würdest, also das ist Gott und das alles gibt, das ist irgendwie was, was du schon lange mit dir mitbringst. Aber irgendwie ist es in diesen Tagen, das sind ja Ereignisse, die innerhalb von 2-3 Wochen passiert sind, richtig, ganz irgendwie persönlicher geworden. Würdest du das so beschreiben? Ja, also, es ist persönlich geworden. Also seitdem gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Tag mehr ohne ihn. Mhm. Und mittlerweile ist es wirklich so, ich wache auf und widme meinen Gedanken ihm und mit Dank für den neuen Tag, der angebrochen ist. Und abends gehe ich auch so ins Bett und bedanke mich für die ganzen Erlebnisse, für die Lenkung, für die Hilfe, für die Stärkung, aber eben für seine Lehren auch, die mir so viel beibringen. Und eigentlich meine komplette Perspektive auf ganz viele Geschichten und Erlebnisse verändert. Du hast in den Gesprächen, die wir vorher gemacht haben, so ein bisschen gesagt, das ist immer gar nicht so leicht zu sagen, was da so anders jetzt ist. Oder ich kann das kaum in Worte fassen. Was du aber kannst und was mich begeistert ist, du malst das, was du da so denkst. Und du hast davon auch, also wir dürfen zumindest ein oder zweimal sehen. Mich würde ein bisschen interessieren, was ist das, was du da versuchst auszudrücken? Vielleicht kannst du es uns doch in Worten sagen oder vielleicht können wir es auch einfach sehen. Ja, also sehen könnt ihr das. Also es sieht dann ungefähr so aus. Ich habe mir so ein Buch gekauft, wo ich eben statt laut zu beten, weil ich dann immer ins Stocken gerate und dann ist der Gedanke weg und ich ärgere mich dann grün. Dann habe ich gedacht, okay, dann gibt es ein Buch und dann wird alles aufgeschrieben und dann kann ich eben auch mal innehalten und dann weiterschreiben oder das Ganze nochmal korrigieren oder sonstiges. Und irgendwann passierte das wie von selbst, dass ich eben, was mir so in den Sinn kam, eben auch mit Bleistift oder mit Kreide oder irgendwie aufzeichne. Und es beginnt mit einem Strich und bekommt dann irgendwie so eine kleine Eigendynamik. Mhm. Und dann ist es aufs Papier gebracht. Und also das sind dann Ausdrücke von dem, was du denkst und auch empfindest über die Beziehung mit Gott, mit Jesus. Also wenn ich das Bild angucke, dann sieht das für mich aus wie jemand, der die Arme ausbreitet, der mir gegenübersteht, oder was würdest du sagen, beschreibt das Bild für dich? Es ist ganz viel, also es ist sowohl Himmel wie auch Erde, es ist, es sind die Flügel, die über uns gebreitet werden, eben auch schützend. Es ist aber auch eben zum Segen, die Arme ausbreiten, Federn ist die Herrlichkeit, die auch immer wieder vermittelt wird. Also da geht mir immer ganz viel. Spannend. Das finde ich ganz toll. Ich habe mit euch zwei tolle, lange Gespräche geführt und ich weiß schon ganz viel. Und ich weiß nicht, ob jemand sagt, boah, das da an dem einen Punkt, das würde mich noch interessieren. Also ihr dürft gerne eine Frage stellen oder vielleicht habt ihr selber so einen Moment, wo ihr sagen würdet, das würde ich gerne, das habe ich mit Jesus erlebt oder so. Oder einfach Anna oder Caroline oder mir eine Frage zu dem stellen, was wir gerade versuchen zu sagen. Geht es irgendwie sowas? Ihr dürft ja noch ein bisschen überlegen. Ich stelle noch eine Frage an die Caroline. Caroline, du hast mal gesagt, du bist in Kirchen gegangen und hast dort so was erlebt. Mittlerweile gehörst du sogar zu einer Kirche und gehst immer wieder dahin. Dieser Moment, wo das für dich so lebendig geworden ist, der ist jetzt gar nicht mehr mal so neu. Also der ist jetzt schon ein paar Monate alt. Und du hast jetzt schon so ein bisschen Zeit, wo du sagen würdest, da lebe ich mittendrin. Wie ist das? Also wie fühlt sich das für dich an, anders als vielleicht das vorher in Jahren war, wo du gesagt hast, da war ich zwar auch schon auf der Suche, aber gefunden hatte ich nicht so richtig. Also da gibt's, glaube ich, ganz, ganz viel, was sich verändert hat. Es ist einmal die Einstellung zu mir selber und einmal die Einstellung zu anderen Menschen und einmal die Einstellung zur Welt. Also ich merke, dass ich viel geduldiger bin, viel nachsichtiger, viel respektvoller, sowohl im Umgang mit mir selbst als auch mit anderen Menschen, weil ich mir einfach bewusster bin, wer bin ich, wo komme ich her, was ist so der Sinn des Lebens, also genau, ich würde sagen, ich habe so den Sinn des Lebens für mich gefunden durch den Glauben. Und dadurch sind viele Fragen für mich beantwortet und dadurch kann ich viel bewusster mit mir umgehen, mit anderen. Ja. Und auch dieses Gefühl, was Glaube in mir auslöst, das kann ich viel besser transportieren. Also es ist wirklich so, dass ich früher sehr viele Ängste hatte, ob jetzt begründet oder nicht, sei mal dahingestellt. Und diese Ängste habe ich nicht mehr. Also seit ich wirklich zum Glauben gekommen bin, bin ich viel entspannter und sorgenfreier und habe halt wirklich so diese Existenzängste auch nicht mehr. Das hört sich so ein bisschen an, als wäre alles jetzt schön. Ist es das? Natürlich. Nein, es gibt natürlich immer noch Höhen und Tiefen. Aber ich muss sagen, die Tiefen kann ich viel besser meistern. Also sie dauern viel kürzer, weil ich dieses ich nenne es mal für mich Urvertrauen. Das habe ich so gefunden, also in mir selber durch den Glauben, dass ich weiß, ich werde beschützt von Gott, mir kann nichts passieren. Er ist immer da und selbst wenn es mir schlecht geht und es ein Tief gibt, das dauert nicht lange und das ist nicht so schlimm, weil ich halt unter seinen Fittichen, so wie du es eben da auch gemalt hast, unter seinen Fittichen stehe und er mir einfach unglaublich viel Kraft gibt. Ja. Also so dieses wirklich, dass ich merke, diese Kraft ist in mir und diese Liebe ist auch in mir. Stark. Gibt es jemanden, der jetzt eine Frage oder Kommentar loswerden will? Wenn nicht, dann machen wir eine kleine Pause mit diesem Gespräch und hören nochmal auf ein Musikstück. Nehmt einfach die Zeit von dem Musikstück und lasst das einfach auf euch wirken, was schon war. Vielen Dank. Ich finde, die Musik passt hervorragend zu dem Thema heute, der feiernde Jesus. Und ich habe jetzt ein paar Sätze vorbereitet, die ich euch beide und euch alle einfach mal bitte zu vervollständigen. Also meine Idee ist, ich lese den Satz vor, ihr beide dürft euren Satzteil anhängen und dann dürft ihr gerne mitmachen. Also ihr dürft auch einen Satzvervollständigung beitragen. Es wäre cool, wenn mindestens immer einer von euch allen das macht, es dürfen noch mehrere. Und den ersten Satz machen wir direkt zum Thema der feiernde Jesus. Also, das ist spontan, nicht vorbereitet jetzt. Wenn Jesus auf meiner Geburtstagsparty leibhaftig auftauchen würde? Leibhaftig auftauchen würde? Anklopfen, reinkommen würde? Ja, dann würde ich ihn umarmen, herzlich willkommen heißen, auf jeden Fall. Also es wäre unglaublich schön. Achso, der gleiche Satz gilt für mich. Ja, also ich glaube, ich würde so vor Freude erstmal erstarren. Also ich glaube, dass im irdischen Leben ist glaube ich, könnte ich diese Freude gar nicht aushalten. Ich glaube, das ist schon dann auch. Wäre eine gute Party. Im Himmelreich schon ein richtig krasses Gefühl, aber ich glaube, hier auf Erden ist es fast gar nicht auszuhalten. Ja. Irgendjemand noch? Wenn Jesus auf meiner Geburtstagsparty auftauchen würde? Mit den Leuten, die abgesagt haben, sagen, die müssen. Ja, es wäre ein guter Grund, sich schlecht zu fühlen, wenn man abgesagt hat. Okay, nächster Satz. Wenn ich bei einem Moment oder einer Geschichte, die von Jesus erzählt ist, hätte live dabei sein können, wäre es? Die Kreuzigung. Okay. Ich glaube auch. Ja. Auferstehung? Ja? Sonst noch jemand? Das Wasserlaufen. Über das Wasserlaufen? Ja. Wasser zu Wein. Und bei einem seiner Wunder wäre ich aber auch gerne dabei gewesen, wenn er heilt. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Als Jesus am Kreuz starb, hat Gott der Vater im Himmel vermutlich geweint. Seinen Sohn wieder bei sich gehabt. Und den Zugang wieder aufgemacht. Er hat verziehen. Er hat uns allen in dem Moment verziehen. Noch jemand? den Vorhang im Tempel sind. Das war er. Gute Idee. Wenn Jesus einen iPod schon gehabt hätte, wäre auf seiner Playlist wahrscheinlich folgender Song gewesen. Happy. Sehr gut. Ich kenne immer nur Songs, die ihn prophezeien, aber sein Song? Halleluja? Okay. Born to be wild. Das wäre gut, ja. Ja. Amazing Grace. Ah. Cool. Wenn Jesus heute nach Frankfurt kommen würde und über die Zeil laufen würde, dann würde er wahrscheinlich... Ausrasten. Ausrasten? Okay. Er würde vermutlich auffallen. Auffallen, ja. Ich glaube, es würde ihm eine unglaublich große Menschenmenge hinterherlaufen. Die Hoffnung des Jesus-Tages... eines Tages wiederkommen wird, was er gesagt hat, bedeutet für mich? Der absolute Trost. Mhm. Größtes Glück. Vorfreude. Vorfreude? Mhm. Hoffnung. Ja. Wenn ich Jesus eine Frage stellen könnte und tatsächlich jetzt eine Antwort kriegen würde, dann wäre es... Wie fühlt sich Trinität an? Das wäre eine lange Antwort wahrscheinlich. Tja. Tja, tut mir leid, ich glaube, er muss noch ein bisschen auf die Frage warten. Alle Fragen schon beantwortet. Sonst jemand eine Frage? Okay, letzter Punkt. Das Kreuz, ihr tragt beide ein Kreuz, habe ich gesehen. Das Kreuz bedeutet für mich? Das Kreuz bedeutet für mich die Erinnerung, was er für uns getan hat. Also jetzt nicht das Folterinstrument als solches, sondern seine Tat. Es erinnert mich an Liebe und an Gnade. Ja, also auch Gnade und vor allem Rettung und Hoffnung. Und das ist, also für mich ist es das größte Geschenk überhaupt, weil ich nichts dafür getan habe und auch nichts dafür tun könnte, um es zu verdienen, sondern es ist ein reines Geschenk aus Liebe. Mhm. Ja. Okay, lass uns mal an dem Punkt ein klein bisschen noch weitermachen. Wir haben ja in dem Text, der auch vorgelesen wurde, schon klingt, war da so einiges, was auch in die Richtung was gesagt hat. Da ging es zum Beispiel darum, dass Johannes gesagt hat, Jesus Christus ist der vertrauenswürdige Zeuge für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist. Oder da geht es darum, dass er sagt, dass ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, alle Ehre sein soll und so weiter. Also da geht es um Dinge, die unmittelbar mit diesem Ereignis im Leben von Jesus zu tun hat, was irgendwie ziemlich zentral und bekannt auch ist. Das ist sein Sterben am Kreuz. Und wenn man über die Bedeutung von Jesus ganz allgemein, aber auch fürs persönliche Leben nachdenkt, dann ist wahrscheinlich dieser Moment ganz schön wichtig. Was würdet ihr denn sagen, warum ist dieser Moment, was dort in diesen Tagen, auf die wir ja jetzt in dieser kommenden Woche zusteuern, dass wir sie wieder feiern zum 2000, weiß ich nicht ungefähr wie viel Male, Ostern. Was ist in dieser Karwoche und an den Ostertagen passiert? Wo würdet ihr sagen, warum ist das gerade so der Kern, wo viele Christen, wenn sie über Jesus reden, anfangen von zu reden? Was ist das? Also was ich gerade schon gesagt habe, einfach diese Rettung und dieses Geschenk, das er uns gemacht hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Also obwohl eigentlich wir da hängen müssten. Ja. Also Ich stelle mir das immer so vor, das wäre eigentlich meine Strafe gewesen. Mhm. Weil Menschen sind nicht schuldfrei, egal wie gut sie sind. Mhm. Sie können nie schuldfrei sein. Und deswegen müssen sie büßen. Und gerade dieser wirklich schreckliche Tod, der damals der schrecklichste Tod überhaupt war, was heute wahrscheinlich auch noch wäre, das ist eigentlich unsere Strafe. Mhm. Was schon sich krass anhört irgendwie. Ja. Also, dass das etwas wäre, was wir verdient hätten. Wieso? Was bringt dich auf den Gedanken? Was meinst du damit? Also, wir können diesen Maßstäben, die Gott anlegen würde, niemals genügen, weil wir nicht schuldfrei sind. Mhm. Wir müssen jetzt keine Kriminellen sein oder Massenmörder, aber wir haben trotzdem schlechte Gedanken. Und wenn man das alles, und wir handeln auch nicht immer gut, ja, ob unbeabsichtigt oder beabsichtigt. Und wenn man jetzt sagt, man hat eine Lebenserwartung von 85 Jahren und würde das alles zusammennehmen, was man da nicht richtig gemacht hat, mhm, und diesen Maßstäben nicht gerecht wurde, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das kein Pappenstiel, das, mhm, ist keine Peanuts, sondern das müsste bestraft werden. Und das ist, wie gesagt, unsere Strafe. Nur er, aus reiner Liebe, hat er das auf sich genommen. Er hat, mhm, stellvertretend für uns das auf sich genommen. Und du hattest es schon mal erwähnt in einer Predigt, jetzt auch in der Jesus-Reihe, mit Mel Gibson, als er Passion Christi gedreht hat. Okay, Mel Gibson, der den Film Die Passion Jesu gedreht hat. Ja. Genau. Und er ja in dem Film nicht auftaucht, weil er der Drehbuchautor war oder Regisseur. Und er aber bewusst in diesem Film, in dieser Szene gezeigt wird, nur seine Hand gezeigt wird, wo er den Nagel in Jesus' Hand mit dem Hammer, mhm, reinhaut. Und weil das für ihn so eine Symbolik war. Und das fand ich sehr spannend und auch für mich nochmal so ein Aha-Erlebnis. Ja, eigentlich sind wir diese Nägel oder sind wir diejenigen, die durch unsere Sünden Jesus ans Kreuz gebracht haben. Unsere Sünden sind eigentlich diese Nägel, genau. Mhm. Dafür stehen sie. Mhm. Und ich hatte da auch jetzt vor 2 Wochen ein Erlebnis mit einem Obdachlosen, der um Geld gebettelt hat. Und ich bin eigentlich nie jemand, der Geld gibt, weil ich nicht weiß, was stellen die damit an. Mhm. Aber ich war eigentlich, ich habe mir immer so gesagt, okay, wenn sie um Essen betteln, dann ist es okay. Und der hat um Geld gebettelt, ich bin schon vorbeigegangen, wie ich es eigentlich immer tue. Und dann hat er irgendwie so mir hinterhergerufen, sie können mir aber auch Essen kaufen. Und in dem Moment bin ich irgendwie total innerlich erstarrt, aber bin trotzdem weitergelaufen. Und bin nicht zurückgegangen, habe mich nicht umgedreht und ich habe mich fast so schlecht wie noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt, was total krass ist, weil ich so beschämt über mich selber war, weil ich mir immer gedacht habe, also Essen kann man ja kaufen, ja, was sollen sie damit anstellen? Aber ich bin da nicht zurückgegangen, ich bin wirklich an ihm vorbeigelaufen und das, da habe ich gemerkt, okay, Jesus hat was in mir bewirkt, nämlich, dass ich mich geschämt habe und dass ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl von mir selber hatte. Und das wiederum hat mir gezeigt, okay, das war wieder so ein Nagel, ja, den ich ans Kreuz gehauen habe. Genau das. Nur weil das jetzt nichts ganz furchtbar Schreckliches, wo man jetzt sagen würde, vergleichbar dafür wäre, dich ans Kreuz zu nageln. Das wäre die gerechte, mhm, Schlussfolgerung. Aber du würdest sagen, doch sind die Dinge, die wir tun, die nicht immer aus guten Motiven sind oder oft sogar aus schlechten, Dinge, die wir tun oder auch nicht tun, so, dass das mit dem Kreuz zu tun hat für dich, für mich. Also das Kreuz, ja, ist da irgendwie, hat eine Verbindung für dich mit diesen Dingen. Ja, weil ich schon sagte, wenn man das ganze Leben zusammennimmt und all das, was man nicht gut gemacht hat, wenn man das zusammennimmt, dann ist das schon ein ordentlicher Haufen. Okay. Und man würde vor Gott nicht bestehen. Mhm. An diese Maßstäbe würde man nie rankommen. Ja. Und wenn dann hier in diesem Text gesagt wird, durch sein Blut sind unsere, hat er uns von unseren Sünden erlöst. Also warum? Warum funktioniert das? Wie funktioniert das, dass das, was mit mir zu tun hat, auf einmal? Warum funktioniert das? Weil, also Gott muss richten. Er kann nicht drüber hinweggehen, dass wir nicht sündigen, also ja, dass wir sozusagen ohne Sünde sind. Darüber kann er nicht hinweggehen, wir sind sündig. Weil er gerecht ist. Genau, weil er gerecht ist. Und weil er auch konsequent ist. Mhm. Und dadurch, dass er aber aus reiner Liebe jemanden geschickt hat, der völlig ohne Sünde war, der das Leben gelebt hat, das eigentlich wir hätten leben müssen, und der auch den Tod gestorben ist, den wir eigentlich hätten erleiden müssen, hat er, wie du immer schon sagst, das Kreuz, so, hat er ihn stellvertretend genommen und alles das, was eigentlich, was wir verursacht haben, auf Jesus Schultern gepackt und ihn dafür bestraft. Genau, die Idee ist, dass Jesus gesagt hat, Gott, ich habe das Vater, Gott, ich habe das perfekte Leben gelebt. Tu aber bitte so, als hätten die Menschen das Leben gelebt, was ich gelebt habe. Und sie haben nicht das perfekte Leben gelebt, aber tu doch bitte jetzt einfach mal so, als hätte ich ihr Leben gelebt. Und gib mir das, was sie verdient haben, und gib ihnen das, was ich verdient habe. Nämlich deine ganze Liebe und Anerkennung. Anna, du trägst auch ein Kreuz. Wie würdest du das beschreiben, was das für dich bedeutet? Ja, also im Prinzip ist hier schon ziemlich viel gesagt worden. Mhm. Also, ja, natürlich. Also Jesus als Gott wurde Mensch und hat tatsächlich das menschliche Leben mit allem drum und dran gelebt. Und obwohl er göttlich war, hat er uns erfahren und hat erfahren, was es bedeutet, in jeder Facette aber auch zu sein. Du hast vorhin gesagt, menschlicher als menschlich. Menschlicher als menschlich. Ja. Also er war Fleisch, er war Haare, er war Nägel, er Zähne, vermutlich auch erkältet oder sonstiges, kann man sich vorstellen. Hunger, Durst und das alles. Und und er hat es gewusst. Menschlicher als menschlich, weil er so geworden ist, als Person gekommen ist, aber er hat gewusst, wohin er zusteuert. Also er hat es gewusst, er hat es ja auch immer wieder seinen Aposteln gesagt, es wird passieren. Er hat seine Lehren nicht zurückgezogen, er ist nicht weggegangen, er hat nicht, bei all der Verachtung, die man ihm da manchmal so vor die Füße geknallt hat, ja, und den Unglauben, hat er sich nicht umgedreht und ist gegangen und hat gesagt, also es hat keinen Sinn. Die sind nicht so belehren, es hat keinen Sinn, sondern er ist geblieben. Und nicht nur, dass er eben diese ganzen Sünden, um die Menschheit als solche zu befreien, auf sich genommen hat und selbst diesen Tod erlitten hat, der als Mensch unglaublich schmerzhaft gewesen sein muss. Also an Nägeln zu hängen, kann ich mir nicht im Geringsten vorstellen. Ich quietsche ja schon, wenn irgendwas ist. Ja, ein kleiner Piekser und aua. Er hat es gewusst. Und er ist wirklich jeden Schritt bewusst gegangen. Und was würdet ihr sagen? Also das ist ja eine Botschaft, die Millionen von Menschen fasziniert und in der Geschichte fasziniert hat. Was ist daran so toll? Was ist die gute Nachricht daran? Nee, fang du an, Anna. Also die gute Nachricht für mich ist es, dass Gott es wirklich vollbringt, es tut, uns befreit und die Freiheit lässt. Mhm. Ja? Und dafür aber nichts verlangt. Zum Beispiel, also das klingt zwar jetzt egoistisch meinerseits, aber er ist jetzt niemand, der sagt, ich knüpfe die Bedingungen, aber diese und jene. Du musst so und so leben, du musst dich so und so verhalten und dann tu das und das. Nur dann. Richtig, nur dann, sondern es ist kein Gesetzbuch, was er dann damit verknüpft hat als solches. Also Gesetze haben dann die Menschen gemacht. Und er gibt damit ganz viel Freiheit. Ja. Und um sowas zu überstehen, für seine ganzen menschlichen Kinder, dazu gehört eine göttliche Liebe. Ja. Jetzt habt ihr in der Vorbereitung, haben wir viel darüber geredet. Das ist faszinierend, von euch zu hören, was das bedeutet. Ihr habt ganz oft gesagt, das ist so ein Gefühl. Das kriege ich irgendwie gar nicht beschrieben. Also ich versuche es trotzdem mal. Also ihr habt ganz viel darüber geredet, dass das nicht nur eine schöne Wahrheit ist, die man auf den Zettel schreiben kann und dann sagen kann, okay, das finde ich richtig, sondern dass es bei euch was auslöst. Was ist das? Also ich glaube auch, man muss es fühlen. Also ich glaube, vieles geht über den Verstand, aber bei Glauben, also für mich zumindest, geht sehr viel über Gefühl. Also dass ich merke, so diese Liebe, die der Glaube mir gibt, die Jesus mir gibt, die kann mir kein Mensch geben. Das ist auch keine menschliche Liebe, sondern das ist ganz tief und es kommt sowohl von mir innen und es ist auch um mich herum. Und wie ich vorhin schon sagte, ich nenne das immer so Urvertrauen. Ja. Und du hast mal mir gesagt, es fühlt sich an, als wenn man permanent verknallt oder verliebt. Genau, nur ohne Hormone. Nur, dass es immer so bleibt. Ja, es ist so eine ewige Liebe. Also ich würde es als ewige Liebe beschreiben, weil es absolut konstant und tief ist und sich nicht verändert. Also es wird zwar tiefer, aber es wird nie weniger oder es schwankt auch nie, sondern es ist immer da. Ja. Anna, eine Arbeitskollegin von dir hat erzählt, die ich auch gut kenne, dass du irgendwie mehr grinst. Doch, tatsächlich, ja? Das passt, ja. Und das hat mit diesem Gefühl zu tun. Warum? Ja, die Verbundenheit, die dadurch entstanden ist, oder eben auch, was einen so durchströmt, was ich eben nicht gut erklären kann. Das ist ja meistens das, was ich gerne verpacken würde und verschenken. Das hast du mir erzählt. Du würdest dieses Gefühl gerne nehmen. Verpacken und verschenken. So. Und in Boxen, so dass es andere Menschen wenigstens mal für einen Moment erleben können. Richtig. In Verbindung eben das Kennenlernen, das immer besser kennenlernen von ihm, verursacht Weichheit, ein Dauergrinsen, man geht auf der Arbeit, verändert ja auch ganz viel, also verändert die Perspektive zur Arbeit, zu den Mitmenschen, zur Nächstenliebe, zur Menschlichkeit. Man geht grinsend über die Bergerstraße und es führt sogar so weit, dass fremde Menschen völlig irritiert gucken und grüßen. Vermutlich, weil ich sie völlig verklärt anlächle. Und das passiert immer öfter. Also völlig verdattert, hallo? Ja, also, ja. Und eine andere Kollegin gab auch nochmal ein Feedback, auch völlig unerwartet, dass sie in den letzten Monaten tatsächlich eine ganz merkwürdige Veränderung festgestellt hätte. Ich wäre ihr so lange suchend vorgekommen und das sei weg, was ich denn getan hätte. Gut, das war dann leicht zu erklären. Du hast gefunden, ja. Das ist ganz toll und spannend von euch zu hören. Und ich habe zum Glück schon länger mit euch gesessen und das zugehört. Ich sage einfach mal ganz, ich habe euch vorher gefragt, also wer das noch mehr hören möchte, darf euch gerne mal zum Essen einladen und ihr erzählt ganz lange, wenn ihr wollt. Das können auch andere Leute lange erzählen, aber ich glaube, dass es gerade spannend ist, über solche Fragen im Gespräch zu sein und auszutauschen. Ich glaube, mir persönlich bringt das total viel, zuzuhören, wie andere Menschen Glauben erleben. Deshalb mag ich diese Art und Weise des Austauschs. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, boah, eigentlich finde ich das interessant. Ich würde mich jetzt selbst vielleicht noch nicht als jemand beschreiben, der solche Worte findet, um diese Art und Weise zu glauben zu beschreiben. Aber eigentlich finde ich das interessant. Und eigentlich möchte ich darüber mehr verstehen und mal reden. Und genau das wollen wir sein. Genau so eine Kirche wollen wir sein, die sagt, wir wollen gerne, egal wo ich gerade stehe in meiner Reise, in meiner spirituellen Reise, ob ich schon ganz lange mit Glauben und Jesus zu tun habe oder ob das noch was ist, wo ich sogar sagen würde, boah, weiß noch gar nicht, ob ich da auf eine Reise gehen will und trotzdem bin ich interessiert. Das ist das, was wir sein wollen gerne als Kirche und deshalb ist das hier für mich toll. Ich glaube, wir haben schon in den Gesprächen vorher immer gesagt, boah, das ist gut, darüber auszutauschen. Und dazu wollen wir einladen, alle. Wir wollen gerne in der Kirche sein, die das gemeinsam erlebt, dass man über diese Dinge ins Gespräch kommt und am Ende sagt, boah, das war wirklich gut und hilfreich, dass wir darüber gesprochen haben. Anna, einen letzten Punkt möchte ich mit dir noch besprechen. Wir haben heute im Anschluss eine Taufe. Wir taufen dich. Weil du sagst, das ist für mich etwas, ich habe gefunden. Und das möchte ich irgendwie ausdrücken. Warum lässt du dich taufen und was bedeutet das für dich? Ich lasse mich taufen als Bekenntnis zu ihm, zu dem Glauben, für ein Gefühl, was immer stärker wird, eine Verbundenheit, die immer enger wird. Und vor Wochen habe ich noch irgendwie so, oje, oje, also irgendwie, du musst dich rannehmen. Da merkte ich, da vergingen Stunden und Stunden ohne einen Gedanken daran. Und jetzt ist es schon so intensiv, so präzise, so gegenwärtig auch so oft, dass dieses Bekenntnis eigentlich eine ganz natürliche Folge schon, schon ist. Zumal es auch noch meine zweite ist, dass er meine erste Taube war als Baby, das haben mir meine Eltern also quasi in die Wiege gelegt. Aber diese zweite Taufe hier ist ganz besonders, weil ich eben jetzt als erwachsene Person das ganz bewusst machen kann und auch ganz bewusst fühlen kann. Ja, genau. Also die Idee, die wir haben und die wir auch mit gemeinsam besprochen haben, ist nicht, dass wir sagen, das, was in einer Taufe, die als Kind Baby passiert, ist uns egal. Ich glaube, das war etwas Tolles, was deine Eltern damit wollten. Ja. Und das ist super. Aber Taufe ist durch die Jahrtausende immer etwas gewesen, wo Menschen gesagt haben, ich möchte mit etwas ausdrücken, was ich erlebt habe. Und du würdest sagen, diesen Glauben, auf den, deren Spur deine Eltern dich schon gesetzt haben, den habe ich jetzt erlebt. Und das möchte ich eben jetzt ausdrücken, dadurch, dass ich mich auch taufen lasse, auf meinen Glauben. Jetzt ist er irgendwie meins geworden. Das und ist das jetzt, möchte ich gerne feiern. Und irgendwie so, dass es auch andere mitkriegen. Und fröhlich. Und es hat auch eine Symbolik. Wir werden gleich, wenn wir dann die Taufe machen, wo ja alle zu eingeladen sind, mit noch dabei zu sein, noch ein ganz klein bisschen was dazu erklären, was die Taufe auch für eine Symbolik bedeutet und so, was das für eine Idee dahinter steckt. Aber das feiern wir gleich. Da dürfen alle gerne mitkommen. Und hinterher gibt es dann noch auch eine Party. Man darf nicht einfach nur taufen, man soll ja auch eine Feier daraus machen. Okay, vielen Dank euch beiden, vielen Dank euch allen, die ihr ein bisschen mitgemacht habt